Kapital, das was ich sage, kommt vom Herzen, nicht um cool zu sein. Geld, Waffen, Drogen, viele Schwestern, Eltern nicht gefallen. Doch sagt deine Eltern, dieser Junge hatte keine Wahl. Auf dem Konto rote Zahlen, bra, ich hab keinen Cent gehabt. Und das Geld vom Staat wurde am Monatsende knapp. Jeden Tag nur abgefuckt, keiner konnte mich verstehen. Doch ich wollte meine Mama auch mal wieder lachen sehen. Denn ihre Tränen waren die Gift für mich. Dieser geht zur Schule, bra, und ich ging wieder nicht. Denn war ich da und war bestresst, da war's wieder ich. Diese Wechsellehrer behandelten mich widerlich. Blenden ein, so wie das Licht, und wollen dir das Leben zeigen. Doch das Leben ist nicht putzen oder Tische schleifen, auch nicht Bilder liken. Nein, das Leben ist ne Bitch, sag mir, wer soll dich doch vorbereiten, außer ich. Ja, ich hab dafür gekämpft, ja, Bran. Jeden Tag dafür gekämpft, ja, Bran. Wenn sie leben, was sie wollen. Wenn sie leben, was sie wollen. Ja, ich hab dafür gekämpft, ja, Bran. Ja, ich hab dafür gekämpft, ja, Bran. Wenn sie leben, was sie wollen. Ja, wenn sie leben, was sie wollen. Leben, was sie wollen, Bran. Wenn sie reden, was sie wollen, ja, ich hab dafür.